Hallo, du hörst Ordnungswidrig, den Podcast für Verkehrsteilnehmer oder Leute, die es gerne werden möchten. Ja, und damit herzlich willkommen zur ersten richtigen Folge von Ordnungswidrig. Insgesamt die Folge Nummer 2. Heute also, wie gesagt, die erste richtige Folge. Heute werde ich mal schauen. Also heute fange ich quasi an mit dem ersten Paragraphen der Straßenverkehrsordnung. Bevor wir da reinsteigen, müssen wir aber gezwungenermaßen erstmal gucken, wo gilt denn die StVO, die Straßenverkehrsordnung? Also ich werde jetzt immer abkürzen. Also wo gilt die denn überhaupt? Weil die gilt nämlich nicht überall. Also ihr könnt jetzt zu Hause in eurem Haus, könnt ihr mit eurem Motorrad rumfahren, oder? Und einfach ohne zu blinken rechts in die Küche abbiegen. Das macht also nichts aus, ja? Da kann euch keiner irgendwas. Ja, und damit wir erstmal wissen, beziehungsweise damit ihr erstmal rausfindet, ob ihr immer der Straßenverkehrsordnung unterliegt oder nicht, werde ich euch das jetzt mal kurz erläutern. Also grundsätzlich unterscheidet man in Deutschland zwischen verschiedenen Verkehrsgründen. Also Verkehrsgrund ist dort, wo Verkehr stattfindet, also Straßenverkehr. Es gibt hier einmal den rechtlich öffentlichen Verkehrsgrund. Ja, das heißt, die ganz normale Öffentlichkeit, also jeder, du und ich, wir haben Zugang zu diesem Verkehrsgrund, also zu diesem Fleck Erde, wo dieser Straßenverkehr stattfindet. Das wäre hier zum Beispiel, könnte man hier jetzt nennen, eine Autobahn. Ja, da hat ein nicht vorherbestimmbarer, nicht fester Personenkreis hat da Zugang und kann sich dort also bewegen und kann dort rumfahren. Ja, Fußgängerzone wäre noch ein Beispiel, eine Bundesstraße. Woran erkenne ich jetzt einen rechtlich öffentlichen Verkehrsgrund? Das ist immer, also rechtlich öffentlicher Verkehrsgrund ist immer gewidmet. Das heißt, er hat immer einen Namen. Also, was weiß ich jetzt, zum Beispiel Dorfstraße, ja, oder Hans-Müller-Weg. Ja, das ist alles öffentlicher Verkehrsgrund. Dann gilt dort die Straßenverkehrsordnung. Der nächste große Oberbegriff wäre der tatsächlich öffentliche Verkehrsgrund. Hier hat auch die Öffentlichkeit Zugang, also eine nicht fest bestimmte Anzahl an Personen kann sich hier drauf bewegen. Aber der Unterschied zum rechtlich öffentlichen Verkehrsgrund ist, dass dieser Verkehrsgrund nur zu bestimmten Öffnungszeiten oder zu gewissen Uhrzeiten betreten werden kann. Als Beispiele werden hier zu nennen zum Beispiel das Parkhaus. Also ein Parkhaus, ja, das kann nur, wenn es geöffnet ist, kann man da rein. Oder eben zum Beispiel ein Supermarktparkplatz. Dann, wenn er geöffnet ist, gilt dort die Straßenverkehrsordnung. Wenn jetzt zum Beispiel Sachen beschildert sind, zum Beispiel auf dem Supermarktparkplatz kennt man das ja, Behindertenparkplätze oder Frauenparkplätze oder sonst irgendwas. Wenn das also so beschildert ist, dann ist das meistens durch den Verfügungsberechtigten Erfolg, also durch denjenigen, bleiben wir aber beim Supermarkt, derjenige, der den Supermarkt betreibt, der hat gesagt, jawohl, hier möchte ich gerne, dass behinderte Menschen parken können und stellt dann dort ein Schild hin. Wenn man sich jetzt dort aber trotzdem hinstellt, als Nichtbehinderter, also keinen Behindertenausweis ins Fahrzeug legen kann, dann ist das in der Regel nicht Bußgeld bewährt. Also es mag hier Ausnahmen geben, aber in der Regel ist es nicht Bußgeld bewährt. Das heißt, ihr werdet da kein Knöllchen bekommen. Es ist halt nur moralisch dann schwierig. Genau. Der letzte Grund, der letzte Verkehrsgrund, auf dem die Straßenverkehrsordnung jetzt aber nicht gilt, auf den anderen beiden, die wir gerade gesagt haben, gilt sie, wäre Privatgrund. Und der Privatgrund unterscheidet sich zu den beiden anderen öffentlichen Verkehrsgründen dadurch, dass er nur für einen bestimmten, fest abgrenzbaren Personenbereich zugänglich ist. Also nehmen wir zum Beispiel, nehmen wir mal an, ihr habt ein großes Grundstück mit einem großen Tor davor, ja, dann wisst ihr genau, wer da wann, wie, wo rein und raus geht. Und sobald das Tor hinter demjenigen zugegangen ist, gilt dort die Straßenverkehrsordnung eben nicht mehr. Weitere Beispiele wären zum Beispiel eine Go-Kart-Halle zum Beispiel. Ne? Ja, nachdem wir jetzt also wissen, wo die Straßenverkehrsordnung jetzt so gilt, also zumindest grob wissen wir das, können wir uns mal auf die Paragraphen stürzen. Der Paragraph 1 in der Straßenverkehrsordnung enthält ja, die Grundregeln für den öffentlichen Straßenverkehr. Ich lese den jetzt einmal ganz kurz vor und dann gehen wir die einzelnen Absätze der Reihe nach durch. Also Absatz 1. Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Absatz 2. Wer am Verkehr teilnimmt, hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet oder mehr als nach den Umständen unvermeidbar behindert oder belästigt wird. Okay. Jetzt schauen wir uns die beiden Absätze mal der Reihe nach an. Der erste Absatz war ja, die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Grundlegend gilt dazu zu sagen erstmal, dass der erste Absatz nicht Bußgeld bewährt ist. Also nach dem kann man keine Strafe bezahlen müssen. Also kein Bußgeld. Der soll eigentlich grundlegend nur dazu auffordern, dass sich alle, die irgendwo rumfahren, ja, einigermaßen gesittet benehmen sollen. Also ja, halt normal fahren. Ja, und was nun dieses normale Fahren eben ist, das regelt jetzt der Absatz 2 etwas genauer. Der sagt nämlich, wer am Verkehr teilnimmt, hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet oder mehr als nach den Umständen unvermeidbar behindert oder belästigt wird. Dieser Absatz ist schon ein bisschen interessanter wie der erste, weil nach dem kann man nämlich auch ein Bußgeld bekommen. Jedoch das erste Problem, was wir hier schon mal haben, wer nimmt denn überhaupt am Verkehr teil? Wer ist denn überhaupt Verkehrsteilnehmer? Verkehrsteilnehmer ist immer derjenige, der sich verkehrserheblich verhält. Ja, das klingt jetzt also ziemlich komisch, ziemlich, das ist halt Juristendeutsch, ne? Wer also durch sein Handeln oder pflichtwidriges Unterlassen auf den Ablauf eines Verkehrsvorgangs einwirkt. Beispiele wären hier der Mitfahrer, also wer jetzt nicht Verkehrsteilnehmer ist, wäre der Mitfahrer in einem Bus einfach. Also man sitzt einfach nur drin, guckt aus dem Fenster und macht nichts. Ja? Hört Musik und fertig. Oder der Mitfahrer in einem Auto, ganz genau das Gleiche. Und wer ist denn nun Verkehrsteilnehmer? Haben wir jetzt immer noch nicht. Das wäre zum Beispiel der Soziusfahrer auf einem Motorrad. Weil der erheblich dazu beiträgt, dass das Kraftrad sicher geführt werden kann. Also, ja, wenn der jetzt einschläft hinten drauf und da rumschlackert, ja, dann hat der Fahrer erhebliche Probleme, das Motorrad sicher zu fahren. Dann der Mitfahrer in einem Auto oder in einem Bus oder das, was wir halt vor uns gerade gesagt haben, der ins Lenkrad greift, ja, und somit aktiv auf den Verkehrsvorgang einwirkt. Der Radfahrer, der sich auf einem Radweg bewegt, der Fußgänger, der auf dem Fußweg geht, ganz normal, oder natürlich, klar, der Autofahrer. Okay, dann hätten wir das schon mal geklärt. Das wären jetzt die ersten 3, 4 Wörter von dem zweiten Absatz. Jetzt geht's weiter mit der Begrifflichkeit kein anderer. Hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, ja, wird. Wer sind denn diese anderen? Wer fällt denn darunter jetzt? Wer ist denn der andere? Kurz gesagt, das sind alle, die eventuell an den Verkehr angrenzen oder auch an ihm teilnehmen. Also alle anderen außer ich, sozusagen. Ja? Wer grenzt an den Verkehr an? Das wäre zum Beispiel ja, der Hausbesitzer, der halt ein Haus hat, dessen Gartenzaun an die Straße angrenzt. Das wäre zum Beispiel ein anderer. Und an ihm teilnimmt, klar, das wären andere Fahrzeugführer. Genau, aber andere können auch noch sein Betreiber von Verkehrsanlagen, zum Beispiel von Ampeln, ja, also diejenigen, die Ampeln aufstellen, die Verkehrsschilder aufstellen, Leitplanken etc. und so weiter. Ne? Genau. Jetzt haben wir das geklärt. Also jetzt haben wir so quasi den ersten Teil von dem Absatz haben wir jetzt mal geklärt. Wir wissen jetzt, wer Verkehrsteilnehmer ist. Ja, das ist jeder, der aktiv durch aktives Handeln oder pflichtwidriges Unterlassen in den Ablauf von einem Verkehrsvorgang einwirkt. wer andere ist, haben wir geklärt. Jetzt müssen wir dann noch klären, wann ist man geschädigt, wann ist man gefährdet oder wann wird man behindert oder belästigt? Das müssen wir jetzt auch noch klären. Das wäre nämlich dann, fangen wir an mit geschädigt. Geschädigt, der Begriff Schädigung umfasst hier sowohl also körperliche Schäden, also sprich, ja, ich habe einen Unfall und ich habe mir das Bein gebrochen oder ich habe eine Wunde irgendwo, ja, das ist dann geschädigt. Aber auch Sach- und Vermögensschäden, wie zum Beispiel, wenn eben bei einem Unfall, wenn man von der Straße abkommt und man taucht mit seinem Auto in die Erde ein und richtet dann hier einen Flurschaden an oder man fährt einen Zaun um oder eine Laterne um oder irgendetwas so in dieser Art. Dann ist derjenige, dem der Grund gehört, dem die Laterne gehört etc., ist dann eben auch geschädigt. Der hat dann eben einen Vermögensschaden und einen Sachschaden. Wichtig für diesen ganzen Schaden, wenn der entsteht, ist, dass er wirtschaftlich messbar sein muss. Also ein rein ideeller Schaden ist hier nicht. Wann kann ich einen Schaden messen? Klar, den kann ich messen, immer wenn irgendwas kaputt gegangen ist. Zum Beispiel, ich fahre jetzt, pass nicht auf und fahre bei einem Auto den Spiegel ab. Ja, dann muss derjenige, dem das Auto gehört, wo der Spiegel jetzt kaputt ist, muss in die Werkstatt, muss einen neuen ranschrauben lassen und schon haben wir den Schaden messbar in Höhe der Reparaturrechnung. Genau. Also, geschädigt. Geschädigt haben wir. Schauen wir weiter. Gefährdet. Gefährdet. Also, das ist jetzt eine Stufe unterhalb geschädigt. Also gefährdet, wenn jemand gefährdet ist, dann ist es nicht so schlimm, wie wenn er bereits geschädigt ist. Ne? Müsste ja verständlich sein. Wann ist aber nun jemand gefährdet? Jemand ist gefährdet, wenn ein Zustand herbeigeführt wird, durch wen auch immer, durch den jetzt, so steht es halt, ne, so ist es halt, durch den die Besorgnis begründet wird, dass eine Schädigung unmittelbar bevorsteht. So, also zum Beispiel, jemand fährt mit überhöhter Geschwindigkeit durch eine 30er-Zone und kann gerade noch so bremsen vor irgendjemand, der die Straße überqueren will, ja, und kommt halt relativ knapp vor demjenigen zum Stehen. Dann ist derjenige auf jeden Fall gefährdet, weil derjenige in dem Moment nicht weiß, hoppala, erwischt er mich jetzt oder erwischt er mich nicht. Ja. Es muss eine konkrete Gefährdung vorliegen. Also anhand dem Beispiel, was ich gerade gesagt habe, muss also derjenige wurde konkret gefährdet in Form des Schnellen auf einen Zufahren und plötzlichen Abbremsens. Die reine Möglichkeit, dass unter der Berücksichtigung von weiteren Umständen eine Gefährdung entstehen könnte aus einer gewissen Situation heraus, reicht nicht aus. Also, gut, dann haben wir geschädigt, gefährdet und die nächst schwächere Stufe wäre dann behindert. Ja, dann zunächst erstmal wieder die Begriffsdefinition von behindert. Behindert wird jemand, wenn die Benutzung des Verkehrsgrundes im Rahmen des Gemeingebrauchs durch irgendetwas beeinträchtigt wird. Gemeingebrauch muss man sich so vorstellen, das ist alles das, was man normalerweise auf der Straße macht. Also man läuft da entlang, man fährt mit dem Auto, man parkt dort, wo man parken darf, ja, und so weiter und so fort. Das ist alles Gemeingebrauch. Wann wird aber nun dieser Gemeingebrauch durch irgendetwas beeinträchtigt? Das wäre zum Beispiel, wenn ich jetzt mit meinem Auto irgendwo eingeparkt habe und steige aus. Ich gucke nicht so richtig raus aus dem Fenster, ob da was kommt. Und in dem Moment kommt halt nun mal leider zum Beispiel ein Fahrradfahrer angefahren und der muss jetzt halt abbremsen, kann aber locker noch abbremsen, sodass er noch weit genug von meinem Auto weg ist. Oder er muss ausweichen. Dann wurde er behindert. Ja? Das muss immer so weit sein, dass es halt noch nicht jetzt in die nächsthöhere Stufe jetzt hier in die Gefährdung reingeht. Oder ein anderes Beispiel wäre, ich bin in meiner Parklücke eingeparkt worden. Ich komme also nicht mehr raus, ohne dass der einer vor oder hinter mir wegfährt. Das wäre dann bin ich halt auch in dem Gemeingebrauch behindert. Genau. Das wäre zu behindert zu sagen. So, belästigt, also jetzt die letzte Stufe, ist das Belästigen. Ja, belästigt wird jemand, wenn durch das Verhalten eines oder mehrerer Verkehrsteilnehmer jemand ein körperliches Unbehagen bereitet wird. Ja, also wichtig ist da bei diesen, das war jetzt die Definition von belästigt, wichtig ist hierbei, dass man dabei nicht von einer Überempfindlichkeit des Einzelnen ausgeht, sondern man geht bei belästigt davon aus, was als allgemein normal angesehen wird. Ja, also wenn ich jetzt mit meinem Auto irgendwo parke, wo es ganz normal erlaubt ist, aber ein Anwohner, den stört das eben, ja, dann wird dieser oder irgendjemand, der mit dem Fahrrad vorbeifährt, den stört das eben, dass ich dort parke, dann ist das eben nicht belästigt. Dann ist derjenige nicht belästigt im Sinne dieses Paragraphen. Weil es eben ganz normal, weil diese Person dann vielleicht etwas überempfindlich ist. Ein klassisches Beispiel für Belästigen wäre jetzt zum Beispiel, ja, ihr kennt das alles, wenn man jetzt aus einem Dreier-BMW zum Beispiel zu laute Musik hört. Zu laute Musik, damit fahr ich jetzt in irgendeiner Straße immer hoch und runter, ja, und das ist dann, damit könnte sich dann jemand belästigt fühlen. Zum Beispiel ein Fußgänger, der auf dem Gehweg geht und ich fahre an dem während seines Fußwegs 10-mal vorbei und habe immer schön meine Musik auf, dann könnte der sich dadurch belästigt fühlen. Oder durch überstarke Staubentwicklung. Ja, wenn ich jetzt irgendwo an einer Baustelle irgendetwas ablade, irgendeine Firma lädt was ab und dadurch entsteht Staub. Ja. Oder Krach beim Fahren, ja, man macht ja, ein zu lautes Aufheulen lassen vom Motor oder durchdrehen lassen der Reifen, das ist alles. Dadurch können sich, wäre das belästigt hier eben bestätigt, also dadurch könnte man sich belästigt fühlen. Der nächste Passus in dem Paragraphen, über den man jetzt allerdings auch noch sprechen muss, ist mehr als nach den Umständen unvermeidbar. Wann ist das denn überhaupt? Dieser Passus, mehr als nach den Umständen unvermeidbar, steht ja vor Behindern und Belästigen. Das heißt, man darf jemanden nicht mehr als nach den Umständen unvermeidbar behindern oder belästigen. Das Behindern und Belästigen ist hier alleine nicht ausschlaggebend. Wichtig ist, ob das Ganze vermeidbar gewesen wäre in der jeweilig einzelnen Situation. Wann ist das jetzt aber immer vermeidbar? Es ist immer dann vermeidbar, wenn demjenigen, der von der Behinderung oder der Belästigung eben betroffen ist, diese nach den Umständen nicht zugemutet werden kann. So, jetzt kommen wir mal zurück auf das Beispiel mit dem Auto. Also ich steige aus meinem Auto aus und habe dabei den Radfahrer übersehen und dieser muss halt bremsen oder sogar stehen bleiben. Dem Radfahrer ist in diesem Fall das starke Bremsen bzw. das Stehenbleiben eben nicht zuzumuten, da ich als Autofahrer ja hätte aus meinem Fenster gucken können und den Radfahrer hätte sehen können. Genau, das ist mit mehr als nach den Umständen unvermeidbar gemeint. Ja, damit wären wir eigentlich soweit durch mit diesem ersten Paragraphen der Straßenverkehrsordnung. So als kleines Fazit möchte ich jetzt sagen, dass dem Paragraphen 1 der Straßenverkehrsordnung also grundsätzlich mal so drei Säulen inne sind. Die stehen da nicht im Einzelnen drin, aber das möchte dieser Paragraph quasi aussagen. Die erste Säule wäre defensives Fahren. Also jeder, der dort im Straßenverkehr unterwegs ist, sollte defensiv fahren. Das heißt, seine Rechtsposition nicht ausnutzen, gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern Toleranz zeigen, also und tolerant sein. Ja, und einfach vernünftig sein, ja, die Kirche im Dorf lassen. Die zweite Säule wäre der Vertrauensgrundsatz. Das heißt, man kann darauf vertrauen, dass sich andere richtig verhalten. Und man muss nicht immer damit rechnen, dass jeden Moment einem einer ins Auto fährt. Ja? Also grundsätzlich kann man schon eigentlich davon ausgehen, dass die anderen Verkehrsteilnehmer sich schon auch richtig verhalten. Richtig im Rahmen der Gesetze und nicht richtig im Rahmen dem, was man im Augenblick vielleicht von demjenigen erwartet. Die dritte Säule wäre der Grundsatz der doppelten Sicherung. Das heißt, auch jemand, der rechtlich richtig fährt, also ich hätte jetzt Vorfahrt, ja, dann ich dürfte dann auch nicht auf mein Recht pochen, wenn ich dadurch wiederum andere in Gefahr bringe, einen Unfall zu erleiden. Ja, das ist eben dieser Grundsatz der doppelten Sicherung. So, ich denke mal, jetzt ist alles gesagt, was es zu diesen Paragraphen so von meiner Seite her zu sagen gibt. Lob, Anregungen, Kritik könnt ihr gerne auf der Internetseite www.podnungswidrig.de in die Kommentare zu dieser Folge schreiben. Ich werde das Ganze, was ich jetzt hier erzählt habe, noch einmal schön zusammenschreiben und dann mit an den Podcast unten dranhängen, in die Shownotes. Shownotes sind es ja eigentlich nicht direkt, das ist ja eigentlich eine inhaltliche Zusammenfassung von dem, was ich jetzt hier erzählt habe. Da könnt ihr euch das alles nochmal durchlesen, anhören, wie auch immer ihr das braucht. Beim nächsten Mal soll es dann um den Paragraphen 2 gehen, der da heißt Straßenbenutzung durch Fahrzeuge. So, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann hört doch auch das nächste Mal wieder rein. Und wenn ihr noch nicht Follower seid, dann folgt uns auf Twitter und ADN unter @podnungswidrig. Ihr könnt uns natürlich auch eine E-Mail schreiben an kommentar@podnungswidrig.de.